Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute in der Specialstunde geht's in den Iran. Und zwar mit Iman Hanso. Eine Stunde lang an den Plattentellern. Los geht's mit dem Track Blondish und Bantu Can't Let You Go. Das wird afrohausig. Natürlich von Blondish, aber Bantu, der ist für das Afro-Vibe zuständig. Ist mega. Danach gibt's Sons of Maria für euch mit Someday Harder. Extended Mix. Geht wirklich immer. Bisschen Deep House-Nümmerchen. Leicht melancholischer Vibe, macht aber Spaß. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Give you the keys to the private elevator. You and your friend can come together. Call me your favorite party favor. Back it up, like that. Baby, don't stop, rewind it. Got me excited. Baby, don't leave me like this. Do you want a little more? We could go somewhere private. We could talk to tomorrow. Cause I can't let you go. Spin it around, apply the pressure. Give you the keys to the private elevator. You and your friend can come together. Call me your favorite party favor. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Es ist Montagabend und in eurem Radio läuft gerade Who Else und Karpowicz mit Feel the Music. Witzigerweise mit deutschen Vocals. Die klingen ja so ein bisschen wie ein Motivationscoach, oder? Indie Dance meets 80s. Ivory, jetzt gleich für euch. You Don't Want This. Das ist eine diepe Nummer, die ist schön hypnotic, ebenfalls ein Touch melancholisch. Klingt auch so ein bisschen nach einem Abschied, finde ich. Und ja, irgendwie auch wieder nicht, wenn es losbumst. Übelst geile Kombi an Musikstilen durch R&B, Hip-Hop, Einfluss, House, Elektro. Wird geil. Außerdem habe ich Bohemoon mit Aman für euch als nächstes aufliegen. Dann mit Classic House meets Afro House. Lieben wir, ist im Trend, gibt's gleich für euch. Someone. where I'm from, then it's tasty. It's up. Unser Ding. Club-Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Shade. Ihr hört Joplin, ihr hört Right Now, Pin4 Extended Mix, ganz starker Track, alleine der Breakbeat-Einstieg ist wirklich catchy, tanzbar, die Vocals sind ein purer Ohrwurm, geiles Dingelchen. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, jeden Montagabend für euch von 22 Uhr bis Mitternacht, die geilsten Tracks aus House, Elektro, EDM. Und jetzt hört ihr gleich Hell's Lot mit Wrangle Klotz und Beautiful Losers im Lego-Welt-Remix. Das ist übrigens DJ und Produzent von elektronischer Musik aus Holland, deren Stil er selbst als, ich zitiere, hybride Form von Slam Jack The Hark Electronics kombiniert mit Deep Chicago Tracks, Obscure und Romantic Ghetto Techno-Funk und Euro Horror Soundtrack beschreibt. Wow, okay. Das heißt, da ist definitiv Kreativität drin, das hört man allein schon in der Beschreibung. Vorliebe für ältere und klassische Synthesizer, die hört man auch in verschiedenen Stücken. Diese Instrumente, die haben ja so einen rauen, warmen und ein bisschen so einen altmodischen Sound. Und man erkennt sie wirklich. Klingt Hammer, finde ich. Letzten Mittwoch ist diese Scheibe erschienen. Wir spielen sie euch jetzt als erstes. Und als nächstes gibt's Seymour Zoltan mit Analog Angel. Auf jeden Fall ein uplifting Trip auf dem Dancefloor. Der nimmt so ab 2 Minuten richtig Fahrt auf. Und wir spielen ihn euch im Ben Deeper Remix. Das Clubding hier. unser Ding. Clubding. Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Sounds of the Underground in the Mix für euch. Selma Soltan habt ihr eben gehört mit Analog Angel. Kaifius, Je veux danser, ist der, der eben jetzt gelaufen ist. auch wirklich ein absoluter Stepper, merkt man schon am Beat und auch am Titel, transportiert so ein bisschen straight die Pariser Underground-Szene. Dunkle Keller, Strobolicht unter dem Eiffelturm. Heavy Bässe, tanzende Meute und Ratten. Ja, in Paris gibt es viele Ratten. Die laufen dann auch in diesen Kellerclubs rum und beißen einem in die Füße rein. Macht richtig Spaß, oder? René Ames und Laia hätte ich jetzt für euch. Into the Dark, gleicher Vibe, aber ohne Ratte. Wir bleiben im Keller, plus die Vocals der kanadischen Sängerin. Absoluter Vibe, definitiv. Und Soleil mit Kolibri hätte ich danach für euch nochmal. Richtig schön Feuer. Standing here, lost in this labyrinth of bodies, lights and shadows, searching for something real in this chaos. Will I ever get out, or is this my fate? The thought of a conventional life feels like a prison. I love the thrill, the danger, the escape. But maybe this is where I'm supposed to be. Trapped in the darkness, where I find my release. In the midst of the chaos, there's a twisted peace. A place where I can truly exist. From darkness to deeper shadows, I see that this is where I can be me. I journey through despair, my life unfolds. Embracing the dark, my story is told. Jeden Montag ab 22 Uhr. Soleil und Kolibri. Richtig schön Feuer. Der Track, ganz klassisch, baut sich langsam auf. Epic Drop mit stürmischer Intensity. Pure Melodie. Wirklich richtig nices Dingelchen. Apropos nice, wir starten in eine Special-Stunde rein. Und zwar gehen wir in den Iran. Also zumindest ist er im Iran geboren. Er ist aber in Hamburg aufgewachsen. Iman Hanso hat sich mit seinem unverwechselbaren Stil aus Melodic und Deep House einen absolut etablierten Platz in der globalen Electronic-Szene erarbeitet. Sein Sound ist definitiv dynamisch, der ist tiefgründig und nicht selten auch emotional. Mord auf den Tanzflächen und heute im Clubding für euch am Start. Ganz viel Spaß mit dem Special Mix. Azri! Just tell me, baby, how you feeling. Just keep it on the low. To the back, to the front, to the side. Insatiable, the more I get, insatiable, ooh, ooh, insatiable, the more.